Block ist am Boden. Alle haben das gleiche Ziel, wollen den Sieg nach Hause holen. Heute geht es um alles, eine Niederlage kommt nicht in Frage. Sieg oder Spielabbruch steht auf unserer Fahne. Sieg oder Spielabbruch, keine Zeit für Diskussionen. Sieg oder Spielabbruch, euch soll der Teufel holen. Keine Kompromisse, niemand bringt uns davon ab. Sieg oder Spielabbruch, alles läuft wie abgemacht. Und so macht es mal nach dem Spiel, wollen wir es wissen. Geht es auf die Straße und der Fußball wird vergessen. Das Spielfeld wird verlagert, der Schiri trägt jetzt grün. Kein Zaun, der uns mehr trennt, keine Vorschriften, die uns noch stören. Sieg oder Spielabbruch, keine Zeit für Diskussionen. Sieg oder Spielabbruch, euch soll der Teufel holen. Keine Kompromisse, niemand bringt uns davon ab. Sieg oder Spielabbruch, alles läuft wie abgemacht. Teufel holen!